Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vor gut einem Monat haben wir über einen Antikörper berichtet, der den Weg zu einem universellen Grippeimpfstoff weisen könnte. Zu einem Vakzin also, das nicht nur gegen einen Typ von Influenza-Virus wirkt, sondern gegen mehrere verschiedene. Solch ein Impfstoff wäre ein Knüller, klar, weil man sich dann nicht mehr jedes Jahr neu gegen Grippeviren impfen lassen müsste, sondern vielleicht nur noch einmal im Leben. Noch gibt es solch ein universelles Grippevakzin nicht, aber die Indizien, dass es in greifbare Nähe rückt, die mehren sich. Im Fachmagazin Nature und Science publizieren heute beide zeitgleich neue Arbeiten zum Thema. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und Medizinexperten Martin Winkelheide. Wie nah sind die Forscher denn jetzt einem universellen Grippeimpfstoff gekommen? Na, man kann schon sagen, nah dran, aber noch nicht am Ziel. Basis für beide neuartigen Impfstoffe ist das H1N1-Virus. Und im Tierversuch zeigte sich in beiden Studien, wenn man Mäuse impft, dann waren die auch gegen einen anderen Virustyp geschützt, den Vogelgrippevirus H5N1. Aber bei Tieren, die dem Menschen näher verwandt sind als Mäuse, also Affen und Frettchen, da fiel der Impfschutz deutlich schlechter aus. Trotzdem muss man sagen, eine wichtige Etappe ist geschafft. Wie funktioniert denn der neue Impfstoff? Was ist das Konzept dahinter? Das Influenza-Virus besitzt auf seiner Oberfläche so Stacheln oder Spikes. Und eine Art von diesen Spikes ist das Hämagglutinin. Das ist für das Virus wichtig, um an menschliche Zellen anhaften zu können und eindringen zu können. Und der Kopf des Hämagglutinin-Spikes, der ist sehr wandelbar, aber der Rumpf, da ist es eben anders, der ist bei allen Grippeviren gleich. Und seit ein paar Jahren ist bekannt, es gibt Menschen, die Abwehrmoleküle bilden gegen genau diesen unveränderlichen Rumpf des Hämagglutinins. Und es sind sogenannte breit neutralisierende Antikörper, die also verschiedene Grippevirenstämme außer Gefecht setzen. Und genau hier setzten beide Forschergruppen an. Sie haben probiert, nur diesen Rumpf als Grundlage zu nehmen für den Impfstoff. Und das Ziel ist eben, das Immunsystem von Geimpften soll lernen, solch breit wirksame Antikörper auch zu bilden. Klingt plausibel und nach einem cleveren Ansatz, vermutlich aber nicht ganz so einfach umzusetzen. Mit welchen Problemen hatten die Forscher da zu kämpfen? Ja, also das wichtigste Problem ist, wie bekommt man den Kopf vom Hämagglutinin abmontiert, also den Rumpf pur, ohne dass alles auseinanderfällt. Und dann auch noch so, dass das Immunsystem tatsächlich alle wichtigen Strukturen sehen kann. Beide Arbeitsgruppen haben eigene originelle Lösungen gefunden. Die Gruppe vom kalifornischen Scripps Forschungszentrum hat gemeinsam mit der Pharmafirma Johnson & Johnson in den Niederlanden ein Protein sozusagen schrittweise optimiert, vorsichtig umgebaut, um es stabil zu bekommen. Und die andere Gruppe aus Boston und aus Bethesda von den nationalen Gesundheitsinstituten und dem Pharmakonzern Sanofi, die sind einen anderen Weg gegangen. Sie benutzen zum Stabilisieren Nanopartikel aus Ferritin. Das ist ein körpereigener Eisenspeicherstoff. Und zusätzlich zum eigentlichen Impfstoff kommt dann noch ein Impfstoffverstärker dazu. Aber das Grundprinzip ist sozusagen bei beiden Gruppen gleich. Sind denn die beiden Impfstoffe, die so gewonnen werden konnten, schon am Menschen getestet worden? Nee, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt. Die Frage ist, ist der Impfstoff gut genug, um ihn schon zu testen? Und die Forscher sind da relativ optimistisch. Sie sagen, die Schutzwirkung könnte sogar bei Menschen besser sein als bei den Versuchstieren. Der Grund, ganz einfach, Menschen haben in der Regel schon mehrere Influenza-Infektionen hinter sich. Sie besitzen also sowas wie eine Teilimmunität. Und dank des immunologischen Gedächtnisses sind viele auch eben in der Lage, solche breit neutralisierenden Antikörper zu bilden. Und darauf könnte dann die Impfung dann nochmal aufbauen. Wie groß dieser Effekt ist, das wird sich aber erst nach Abschluss von klinischen Studien erweisen. Und die dauern erfahrungsgemäß 3 bis 5 Jahre mindestens. Das klingt aber trotzdem schon mal recht vielversprechend. Welche Probleme, welche Herausforderungen sehen denn die Fachleute noch auf dem Weg in die Praxis? Also das größte Problem, wie bekommt man den Impfstoff noch wirksamer? Muss man vielleicht sogar einen Impfstoffcocktail entwickeln, also wo man mehrere unveränderliche Regionen von Grippeviren als Ausgangsbasis nimmt? Muss man vielleicht sogar noch den weiteren Arm des Immunsystems mit einbeziehen, also Immunzellen dazu bringen, infizierte Zellen zu erkennen und abzutöten? Und das andere ist, wie kriegt man ihn langzeitwirksam? Also man hat hier gesehen, nach 6 Monaten nimmt die Wirksamkeit ab. Ein unveränderlicher Teil des Oberflächenproteins Hämagglutinin könnte den Weg weisen zu einem universellen Grippeimpfstoff. Information dazu von Martin Winkelheide. Vielen Dank.